Durch die Massenbewegung werden in der DVJK die Arbeiten für Territorialverwaltung rege durchgeführt. Vom März bis zum Mai jedes Jahres ist in der DVJK die Zeit der Generalmobilmachung für die Territorialverwaltung im Frühling. In diesem Jahr wird die Kraft auf den Waldbau und Schutz konzentriert. Im Einklang mit den regionalen Wetterbedingungen und Bodenbeschaffenheiten werden die Bäume auf der Grundlage des Prinzips der Mischung von Nadel- und Laubbäumen durch die Anwendung der Anpflanzungsmethode entsprechend ihren biologischen Eigenschaften und den Bodenbeschaffenheiten wissenschaftlich gepflanzt. Beim Waldschutz wird der Verhütung vom Waldbrand der Vorrang eingeräumt und in den Forstwirtschaftsbetrieben werden die Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung getroffen.